Zehntens. Das Saturn-Steinbock-Prinzip. Licht. Verzicht auf kurzfristiges Vergnügen für ein langfristiges Ziel. Gesetz, Ordnung, Struktur. Klarheit, Konzentration auf das Wesentliche. Werte, Gebote, Regeln. Traditionen achten. Hüter der Schwelle. Tod als Vollendung. Genügsam, Selbstbeschränkung, Askese. Langer Atem, Disziplin. Alter, Weisheit, Reifung. Schwierigkeiten ausdauernd bewältigen. Verwandlung von Kohlenstoff zu einem Diamanten. Schnörkellos, kristallklar. Bewahrer, treu, ausdauernd. Konsequent, entschlossen. Selbstverantwortung, Verzicht auf Jammern. Schatten. Angst vor dem Leben, vor Kontrollverlust. Enge, Steifheit, lustverneinend, Griesgram. Zu sehr kontrollierend, starr. Fundamentalismus, Verklärung der guten alten Zeiten. Bürokratie, Überwachung. Verdrängung des Todes, Depression. Antriebshemmung, Magersucht. Moralapostel. Zu nüchtern, staubtrocken. Das kalte Herz. Das Saturn-Prinzip der Beschränkung ist in vieler Hinsicht der Gegenpol zum vorigen Jupiter-Prinzip der Fülle. Im Symbol steht hier die Seelenschale auch neben, aber knapp unterhalb des Kreuzes der Materie und verdeutlicht den starken irdischen Bezug. In der Regierung ist dafür der für Recht und Ordnung zuständige Innenminister, der auch Polizeichef ist, vorgesehen. Unsere auf Luxus und grenzenlosen Konsum gepolte Gesellschaft hat ansonsten für das Saturn-Prinzip nur Außenseiterpositionen übrig. Seine Themen fallen uns schwer, wie das der Zeit. Zwar sparen wir sie in einer Tour ein, aber haben doch nie genug. Eine deutsche Hausfrau spart pro Tag gegenüber ihrer Vorgängerin vor 100 Jahren über 30 Stunden ein. Schon der vom Mond-Gegenpol geprägte Marcel Proust war auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Irgendwie kommen wir mit der Zeit nicht mehr zurecht. Die Lebenszeit zerrinnt uns zwischen den Fingern. Dabei werden wir immer älter, haben aber zugleich immer mehr Angst vor der Zeit des Alters. Wir wollen fast alle steinalt werden, haben aber zugleich große Angst davor. So wollen wir alle etwas werden, was dann niemand sein will. Ein Patentrezept für unglückliches Altern. Bedenken wir, dass Krankheit als allgemeine Ein- und Beschränkung hier ebenfalls hergehört, wird deutlich, warum einfach gestrickte Astrologie dieses Prinzip auch als das große Unglück fürchtet. An Krankheitsbildern wird aber auch wieder besonders deutlich, wie ein Urprinzip sich auf der Ebene aller anderen Prinzipien spiegeln kann. Auch wenn Krankheit grundsätzlich hierher gehört, lassen sich die verschiedenen Krankheitsbilder doch problemlos allen 12 Prinzipien zuordnen, wie im Nachschlagewerk Krankheit als Symbol geschehen und in Bezug auf das Wachstumsthema beim vorangehenden Jupiter-Prinzip angedeutet. Das grundsätzliche Thema bei Krankheit ist Saturn. Aber dann kommen, gleichsam wie Oberschwingungen, noch weitere Prägungen hinzu. Auch wenn Krankheit, Alter und Tod bei uns Schattenthemen sind, schwant immer mehr modernen Menschen, die des anstrengenden Luxuslebens überdrüssig sind, dass weniger mehr sein könnte. Seit Jahrzehnten wächst die Fastenbewegung und ist inzwischen trotz ihrer kargen Ausstrahlung auch noch wissenschaftlich abgesichert schon fast im Mainstream und schweigender Mehrheit angekommen. Tatsächlich bekommt, gleichsam als Gegenpol zu Überfluss und Übersättigung, die aus dem Osten heute in ganz anderem Gewand als die christlich-moralinsaure Variante zu uns kommende Askese, immer mehr Faszination für überfütterte Westler. Christliche Verzichtsaufforderungen hatten diesen Zugang lange und chronisch behindert und versperrt und einigen geradezu verbarrikadiert. Als Spielart der Selbst- bzw. Körperverachtung und der Selbstgeißelung kam sie als religiös verbrämte, erweiterte Mangelverwaltung herüber, die sich und den anderen nichts gönnte, weil auch nichts oder jedenfalls nie genug da war. Heute aber sind wir in der gegenteiligen Situation materieller Überfülle. Jeder kann sich satt essen in unserem Teil der Welt und viele fressen sich sogar schon zu Tode. Da wird Askese, im Osten sowieso als Kunst des Lebens bekannt, zu einer Spielart der Fülle nach dem Motto: Ich bin so reich gesegnet, dass ich verzichten kann. Ich esse nichts, um satt zu werden, nannte der ARD-Filmer Jo Frühwirth seinen Film über eine Fastenwanderwoche bei uns. Und natürlich brauchen wir zu allem Überfluss auch den Gegenpol des Saturn-Prinzips, um Ganzheit und angestrebte Fülle zu verwirklichen. Fasten wird so zur angemessen reduzierenden Antwort auf das Überangebot. Die Kunst der Sparsamkeit, des Verzichts auf alles Überflüssige, kann zu besonders erfüllenden Erfahrungen führen, wie ich aus vielen meditationserfüllten Fastenzeiten weiß. Gerade wenn der Körper durch den Verzicht auf Belastendes in eine Phase der Gesundung und Regeneration übergeht, kann sich seelisch, geistig und spirituell das Gefühl erhebender Erfüllung einstellen. Das dürfte auch der Grund sein, warum alle großen Religionen Fastentraditionen haben, auch wenn sie diese den gesellschaftlichen Trends folgend der ersehnten Fülle zuliebe meist zu Tode reformiert haben. Am Beispiel, wie das Christentum seine Fastentraditionen auf Null reduzierte, wird das moderne Dilemma des Saturn-Prinzips deutlich. Anfangs fasteten Christen 40 Tage, vom Aschermittwoch mit seinen Aschenkreuzen bis zum Ostersonntag. Als Fastenarzt, der dieses wundervoll einfache und karge Exerzitium aus eigener Erfahrung kennt, kann ich mir gut vorstellen, was für eine Lebenskunst sich seinerzeit daraus ergab und verbreitete. Die Menschen waren garantiert nicht nur genügsam, sondern auch, trotz des allgemeinen Ernährungsmangels, verblüffend gesund und selbstverständlich schlank und rank. Wie die Ranken wollten sie hoch hinaus, aber nicht im materiellen, sondern im religiös-spirituellen Sinn. Und natürlich machten sie während so langer Fastenzeiten erhebende spirituelle Erfahrungen von der Einheit allen Lebens und erfuhren eine Lehre, die große Fülle in sich barg. Eine Lehre, die alles enthält, um die sich alles dreht, wie um die Narbe des Rades. Dort, in der Mitte des Rades, ist Ruhe und Stille. Jene Stille, in der Gott am ehesten zu uns spricht. Das ist auch die ruhende Lehre, nach der sich Buddhisten und Hindus sehnen, die sich vom Rad der Wiedergeburt lösen wollen, von jenem bunten Treiben da draußen in der Welt, der beiden großen Täuscher Raum und Zeit, der Maya. So beinhaltet diese letzte Lehre auch den Verzicht auf alle Täuschungen dieser Welt. Sie ist die letzte Wirklichkeit. Tatsächlich sprechen Physiker heute auch von einem Vakuum, das alles in der Potenz enthält. Das ist auch die Bedeutung des Mittelpunktes im Mandala. Er ist gar nicht vorhanden in unserer Welt der drei Dimensionen, ein Nichts und Niemand. Und doch ist in ihm schon alles angelegt. So mag es auch weniger erstaunen, dieses Prinzip der Leere und Reduktion auf das Wesentliche an soweit fortgeschrittener Stelle auf Platz 10 im Entwicklungskreis zu finden. Phasen dieser Askese, wie die christliche Fastenzeit, können folglich unglaublich erfüllend sein und der Ganzheit näher bringen. Aber dem Zeitgeist folgend gaben die frühen Christen dieses Exerzitium erlebter Lehre auf, jedenfalls für die Mehrheit, und beschränkten es auf Klöster. Durch diesen Verzicht auf Zeiten des Verzichts sollte das inzwischen politische Christentum für die Mehrheit attraktiver werden. Dieses Kalkül ging auf, und das um sein zentrales Exerzitium reduzierte Christentum wurde mehrheitsfähig. In den weiterhin zum Fasten verpflichteten Klöstern erfanden findige Mönche nun das Bier. Aus Getreide machten sie statt Brot einfach Bier. Denn trinken durften sie beim Fasten. Es wurde bekanntlich ein großer Erfolg, der sich rasch über die Klostermauern hinaus verbreitete. So ersannen die Mönche für sich und die lange Fastenzeit das Starkbier, das mit seiner hohen Stammwürze schon eine gute flüssige Ernährung darstellt, die obendrein wegen des höheren Alkoholgehaltes noch besser berauschte oder wenigstens beschwingte. Der Salvator oder Heiland floss von nun an und bis heute in Bayern aus dicken Bierfässern. Solcher Art beflügelt beschlossen die Mönche, dass Fasten nur Verzicht auf Fleisch bedeuten könne und kreierten hochkalorische Fastenmehlspeisen, die bis heute bayerische und österreichische Gaumen erfreuen. Ähnlich weit brachten es übrigens Buddhisten mit ihrer Fastenspeise buddhistischer Mönche, einem leckeren fettreichen Reisgemüsegericht. Nun schon rund ums Jahr und die Uhr gut genährt, Völlerei wurde zu einer Art Volkssport in den Klöstern, wie Exhumierungen zeigten, wurde Fisch nicht mehr als Fleisch, sondern als erlaubt eingestuft. Bald fanden bayerische Mönche, dass alles, was schwamm, auch Fisch sein müsse und aßen während der Fastenzeit die Biber auf. Seitdem sind diese in Bayern ausgestorben.